Ich hab ne Goldkette, deshalb bin ich cool, Pimps. Ich wollte Markenkleidung tragen, schon als Schulkind. Und weil wir nicht schwul sind, fick ich eine Slut wieder. Ich hab Drinks on Deck, ähnlich wie ein Barkeeper. Hustensaft-Jüngling, du kennst diesen Namen. Denn ich komm im neuen Rari angefahren. Check das aus, wir wollen hoch hinaus. Ich bin am Ballen, deshalb seh ich so wie Kobe aus. Das ist, was es ist, das Bendo ist am Jumpen. Und ich scheine bright, so wie Lampen. Und ich trag ne Uhr, die ist aus echtem Gold. Kauf mein Merchandise, wenn ihr diesen Swagger wollt. Oder den Erfolg, das ist kein Problem für mich. Check das aus, ich habe Kokaina auf dem Tisch. Ich zieh eine Line, doch ich bin kein Schiedsrichter. Ich schuh dich nieder und zerziel sicher. Das Bando ist am Jumpen, das Bando ist am Jumpen, das Bando ist am Jumpen, das Bando ist am Jumpen, Jumpen. Bando, Bando, Bando, Bando, Bando, Bando, Bando, Bando, Bando ist am Jumpen, Player. Bando, Bando, Bando, Bando.